Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Thomas Alva Edison, Zauberer des Lichts. Ein Abenteuerfeature von Ute Welteroth. Wo steckt der Junge bloß schon wieder? 1853. Thomas Alva Edison ist gerade einmal 6 Jahre. Und niemand ahnt, dass er eines Tages einer der größten Erfinder aller Zeiten sein wird. Am 11. Februar 1847 wurde er in der Kleinstadt Millen, Ohio, geboren. Im Norden der Vereinigten Staaten von Amerika. Millen liegt an einem Kanal, der direkt zu einem großen See, dem Eriesee, führt. Al macht uns jede Menge Schwierigkeiten. Neulich musste ihn der Hafenmeister aus dem Kanal fischen, weil er beim Klettern zwischen den Kränen ins Wasser gefallen war. Er ist so neugierig. Letzte Woche ist er im Kornspeicher in einen Weizen gefallen. Fast darin erstickt wäre er. Hätte ich ihn nicht im letzten Moment noch rausgezogen. Und ständig löchert er mich mit Fragen. Wieso ist dies so? Warum geht das so nicht? Wieso, weshalb, warum? Aber der jüngste Sohn, der kleine Al, hat nicht nur außergewöhnlich viele Fragen für sein Alter, er will auch selbst die Antworten finden. Al? Al, wo steckst du? Hier bin ich. Oh, Al, hier bist du. Junge, wir suchen dich schon überall. Der kleine Al hockt in einem großen Strohhaufen, mitten auf einem Nest mit Hühnereiern. Was machst du da? Ich warte, bis dein Küken schlüpft. Aber Al, du bist doch kein Huhn. Die USA, die Vereinigten Staaten von Amerika, sind in Els Kindheit noch keine Supermacht wie heute, sondern eine sehr junge Nation. Menschen aus der ganzen Welt sind in den letzten Jahrzehnten eingewandert und hoffen auf ein besseres, freieres Leben. Ganz in der Nähe von Els Heimatort liegen riesige Gebiete, in die noch kein Weißer vorgedrungen ist. Der Wilde Westen. Hier gibt es richtige Indianerstämme. Delaware-Indianer, Irokesen und Shawnees. Aber die sind eigentlich ganz friedlich. Ich lebe mit meinen Eltern und meinen 7 Geschwistern in einem kleinen roten Backsteinhaus an einem Fluss, dem Huron River. Hier kann man immer was entdecken. In Els Kindheit gibt es weder Autos noch Lastwagen. Die müssen erst erfunden werden. Die Eisenbahn breitet sich über das Land aus. Als Al 7 Jahre alt ist, zieht die Familie weiter nach Norden, nach Port Huron in Michigan. Hier probiert sich Als Vater in allen möglichen Berufen, um die Familie über Wasser zu halten. Schreiner, Gemüsegärtner, sogar einen Kaufmannsladen führt er. Auch sonst ist er geschäftstüchtig. Dad hat einen hohen Turm gebaut. Für 25 Cent können die Leute hochkraxeln und über den ganzen Fluss schauen und Schiffe beobachten. Und ich helfe ihm. Wie viel macht's denn, Kleiner? Kleiner, hey! Was? Hier hast du was auf den Ohren. Nach oben auf den Turm da. Wie viel kostet das? 25 Cent, Sir. Al ist schwerhörig. Weil er im Schulunterricht nicht richtig hören kann, behauptet der Lehrer, Al sei dumm. Na warte, der kann was erleben. Wütend läuft seine Mutter in die Schule und sagt dem Lehrer gehörig die Meinung. Schließlich unterrichtet sie ihren jüngsten Sohn selbst. Und das nicht schlecht. Schon mit 9 Jahren kann Al eigenständig anspruchsvolle Bücher lesen. Mein Lieblingsbuch ist gerade Schule der Naturphilosophie. Da lernt man viel über interessante Experimente. Sowas will ich auch machen. Nach den Beschreibungen in seinen Büchern startet Al seine ersten kleinen Versuche. Dazu brauche ich eine Menge Sachen. Federn, Bienenwachs, Magnesium und einiges mehr. Das besorge ich mir in der Drogerie. Bald stehen überall im Haus Gläser, Fläschchen und Chemikalien herum. Das reicht. Ab mit dir in den Keller. Im Keller seines Elternhauses hat Al mit 8 Jahren sein erstes eigenes Labor und ist glücklich. Eines Tages liest er einen Artikel über das Morse-Alphabet. Die Idee des Morsens fasziniert ihn. Sie ist völlig neu. Telefon, Fernsehen oder Internet gibt es in Els Kindheit natürlich noch nicht. Wenn man sich etwas zu erzählen hat, sagt man es sich persönlich oder schreibt einen Brief. Herr Morse hat eine tolle Erfindung gemacht. In Sekundenschnelle kann man Nachrichten durch Kupferdrahtleitungen schicken und die Nachricht nennt man Telegramm. Toll. So muss man nicht mehr wochenlang auf einen Brief warten. Entlang der Eisenbahnschienen wurden Leitungen gelegt, durch die mithilfe von Batterien schwacher elektrischer Strom fließt. Samuel F.B. Morse hat nun einen ganz einfachen Code erfunden. Nur 2 Zeichen, mit denen sich das ganze Alphabet abbilden lässt. Dabei wird jeder Buchstabe in eine Reihe elektrischer Impulse umgewandelt und dann durch diese Leitungen geschickt. Es gibt kurze und lange Signale. Für ein kurzes Signal schreibe ich einen Punkt und für ein langes Signal einen Strich. Man muss nur auf eine einzige Taste drücken und kann so über weite Distanzen komplexe Nachrichten übermitteln. Kurz, lang, Punkt, Strich. Punkt, Strich, A. Punkt, Strich, Punkt, Punkt, L. Punkt, Punkt, Punkt, Strich, V. Punkt, Strich, A. Alba! Bald gibt es an jedem Bahnhof ein Telegrafenamt. So erfolgreich ist die Idee von Morse. Über elektrische Drähte sind jetzt Städte, Länder und sogar Kontinente verbunden. 1859. Al ist 12 Jahre alt und soll Geld verdienen, um die Familie zu unterstützen. Das ist zu dieser Zeit ganz normal. Er bekommt seinen ersten Job als Zeitungsjunge bei der Grand Trunk Eisenbahn. Al ist ein sympathischer Junge mit einem schönen offenen Gesicht, strahlenden blauen Augen und einem wohlgeformten Mund, der immer ein verschmitztes Lächeln auf den Lippen trägt. Sein strubbeliges braunes Haar lugt neugierig unter der Schirmmütze hervor. Er schlingt sich seinen warmen Wollschal um den Hals und los geht's! Jeden Tag fährt Al zwischen Port Huron und der großen Stadt Detroit Zeitungen, hin Magazine, und her. Süßigkeiten, Snacks. Der Zug verlässt Port Huron um 7 Uhr morgens und kommt abends um 9 Uhr zurück. Als der Zugführer ihm erlaubt, ein eigenes kleines Labor im hintersten Waggon einzurichten, ist Al überglücklich. Sein hart erarbeitetes Geld steckt er in immer neue Experimente. 1861 bricht ein Krieg zwischen den Nord- und den Südstaaten der USA aus. Die industriellen Nordstaaten und Präsident Abraham Lincoln wollen die Sklaverei auf den Plantagen der landwirtschaftlich arbeitenden Südstaaten abschaffen. Zwar lebt Al weit entfernt von der Kriegsfront, aber die Nachfrage seiner Zeitungen steigt rapide an. Die Leute in den Zügen und an den Bahnhöfen wollen mehr über den Ausgang der Kämpfe erfahren. In der großen Stadt Detroit hört Al immer die neuesten Nachrichten. General Grant hat die Südarmee geschlagen. General Johnson gefallen. Die Zahl der Toten und Verwundeten wird auf 25.000 geschätzt. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich noch mehr Zeitungen verkaufen kann. Der kleine Edison bittet einen Telegraphisten in Detroit, die Kriegsnachrichten des Tages an alle Bahnhöfe entlang der Strecke nach Port Huron zu senden. Diese werden dann in den Bahnhöfen auf große Schiefertafeln geschrieben und wenn dann Al mit seinen Zeitungen per Zug ankommt, reißen ihm die Leute an den Bahnhöfen die Blätter aus den Händen. General Johnson gefallen. Hier, Sir, bitteschön. Für mich auch eine. Genug Zeitungen für alle. Al verkauft hunderte Zeitungen und bringt eine Menge Geld mit nach Hause. Bitteschön, hier. Bald gründet er sogar eine eigene Zeitung, den Weekly Herald. Die Artikel schreibt er nicht nur selbst, er setzt und druckt sogar auch selbst auf einer kleinen Druckerpresse in Zug. Und daneben experimentiert er weiter in seinem Labor. Dem Zugführer ist das egal. Naja, es war ihm zunächst egal, bis Al bei einem seiner Experimente das Labor in Flammen setzt. So ein Pech. Das reicht. Aber Sir. Raus mit dir, du Bengel. Aber So ein Mist. August 1862. Aus dem Jungen mit dem Kosenamen Al ist ein aufgeweckter Teenager geworden. Thomas Alva Edison nennt sich jetzt schlicht und einfach Tom. Neueste Nachrichten. Aufstand der Dakota. Weiße Siedler getötet. Der Zug nach Port Huron rangiert auf dem Bahnhof von Mount Clemens. Tom verkauft wie immer seine Zeitung. Der kleine Jimmy, der 2,5-jährige Sohn des Telegrafisten Mackenzie, spielt in der Nähe der Gleise. Geh nicht zu weit weg, hörst du? Scheinbar achtet niemand auf den Kleinen, der nun mitten auf den Gleisen steht. Aus den Augenwinkeln bemerkt Tom, dass ein abgekoppelter Waggon direkt auf das Kind zurollt. Pass auf! Tom überlegt nicht lange. Er springt auf den Kleinen zu und reißt ihn im letzten Moment von den Gleisen. Unsanft landet Tom im Schotter und trägt ein paar Schürfwunden davon. Aber Jimmy ist gerettet. Jimmy! Tom, du blutest. Ach, nicht schlimm, Sir. Komm, ich wasche dir das Gesicht. Tom, ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Du hast Jimmy das Leben gerettet. Ich würde dich gern entlohnen. Ich habe nur kein Geld. Ach, Sir. Aber wenn du willst, bringe ich dir das Telegrafieren bei. Von der Pike auf. Ja, liebend gern, Sir. Das Angebot nimmt Tom ohne zu zögern an. Den Morsecode kenne ich ja schon. Aber jetzt habe ich die Chance, ein richtiger Telegrafist zu werden. Abends nach seiner Arbeit fährt Tom mit dem Zug die weite Strecke nach Mount Clemens zum Unterricht. Und er macht schnell Fortschritte. Mit 16 bekommt er seinen ersten Job als Telegrafist bei der Western Union in Port Huron. Doch irgendwie reicht ihm das nicht. Tom ist wissbegierig. In den kommenden Jahren nimmt er deshalb auch Jobs in anderen Büros an. Ohne Geld und mit löchriger Kleidung zieht er von Stadt zu Stadt. Quer durch das Land. So sammelt er viele Erfahrungen und wird immer besser und schneller. Ein guter Telegrafist schafft 45 Wörter in der Minute. Ich will mehr schaffen. Nächtelang sitzt er in seinem Zimmer und übt. Besonders gern morst er zur Übung die Werke von Shakespeare. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. »1868. Tom ist 21 Jahre alt. Er hat nun einen Job weit weg von zu Hause bei der Western Union in Boston angenommen. In der Nacht, wenn alle schlafen, arbeitet er als Telegrafist und tagsüber arbeitet er weiter an seinen Experimenten und Erfindungen. Er schläft sehr wenig, mal hier und da ein Nickerchen, im Stehen oder auf dem Schreibtisch. Endlich ist es soweit.« Tom macht seine erste große Erfindung. Ein elektrischer Stimmenzähler. Der wird das Abstimmungsverfahren im Parlament erheblich verkürzen. Hier gibt es zwei Schalter. Damit kann jeder Abgeordnete dann abstimmen. Also mit Ja oder Nein. Über einen elektrischen Draht werden der Name des Wählers und seine Wahl auf ein anderes Gerät übertragen, das dies anzeigt. Alles wird nachvollziehbar. Ihr Zähler arbeitet wirklich vorbildlich, junger Mann. Sehr interessant. Das freut mich, Sir. Dann... Aber ein solch fantastisches Gerät wollen wir Abgeordnete ganz sicher nicht. Ich verstehe nicht, Sir. Unter uns, junger Mann. Mit einem Stimmenzähler könnten wir doch nicht mehr wie bisher das Abstimmungsergebnis anfechten. Aber das ist nun mal eine wichtige parlamentarische Waffe. Darauf können wir nicht verzichten. Verstehe, Sir. Hey, junger Mann, wie alt sind Sie? 22, Sir. Ach Gott, Jungchen, Sie haben das Leben doch noch vor sich. Lassen Sie sich nicht entmutigen. Besser, Sie erfinden nicht, was Sie für nützlich halten, sondern was wirklich gebraucht wird. Tom ist enttäuscht. Aber diese Niederlage ist ihm eine Lehre, die er sich für den Rest seines Lebens merken wird. Seinen Job bei der Western Union gibt er schon bald auf. Ich habe keinen Penny mehr. Meine Möbel verpfändet. Zeit, weiterzuziehen. ...1869. Ohne einen Dollar in der Tasche kommt Thomas Alva Edison in New York an. Doch zwei befreundete Telegraphisten helfen und besorgen ihm einen Job bei der Gold Indicator Company. Von hier aus werden die aktuellen Gold- und Silberkurse in alle Welt telegrafiert. Eines Tages fällt der telegrafische Goldkursanzeiger aus und viele Menschen bekommen keine Nachrichten mehr. Die Experten sind ratlos, aber Tom findet den Fehler und innerhalb kürzester Zeit hat er den Anzeiger repariert. Die Direktoren sind von dem jungen Mann so begeistert, dass er vom Fleck weg engagiert wird. Die Bezahlung ist gut, der Job sicher. Dennoch hält Thomas Alva Edison es dort nicht lange aus. Er kündigt und macht sich bald selbstständig. Er will nur noch das tun, was er am liebsten macht. Ich will nur noch Erfinder sein. Ich habe da schon eine Idee. Ein Börsenticker. Damit könnte man die neuesten Informationen über die wechselnden Goldkurse direkt an die Wall Street schicken. Und diesmal hat er Erfolg. Präsident Lefferts, der Präsident der Börsentelegrafengesellschaft, ist begeistert. Die Wall Street, das Zentrum aller Finanzgeschäfte in den USA, will den Börsenticker unbedingt. Thomas ist hoch erfreut und lässt sich seine Erfindung patentieren. Wenn man eine Erfindung macht, dann hat man ja etwas Tolles geschaffen. Und diese Erfindung, dieses Tolle, was man da erschaffen hat, hat in der Regel natürlich auch einen Wert. Man hat natürlich Arbeit investiert und dafür hat man auch einen Lohn verdient. Und um sicherzustellen, dass einem diese Erfindung niemand wegnimmt und ohne dass man selber daran beteiligt wird, verkauft, vermarktet oder benutzt, muss man ein Patent einreichen. Dr. Matthias Meder. Er ist Forscher und Chemiker und arbeitet bei der BASF in Antwerpen in Belgien. Bei dieser größten Chemiefirma der Welt ist er im Bereich der Sicherheitsarbeit beschäftigt. Er kennt sich besonders gut mit gefährlichen und giftigen Stoffen aus, denn damit hat er sich schon früh beschäftigt. Schon als Kind war Matthias Meder nämlich Entdecker und Erfinder. Ich habe einfach so vor mich hingeforscht und fand einfach die Dinge spannend, fand es spannend, mir Probleme selbst zu suchen, diese Probleme einfach selbst zu lösen, das im Team mit meinem Freund zu diskutieren und gemeinsam irgendwie einen guten Weg zu finden. Als Schüler ist Matthias Meder 1988 mit einer interessanten Entdeckung Bundessieger bei Jugendforscht geworden. Ein Wettbewerb, in dem Jugendliche ihre Forschung und Erfindung präsentieren. Man kann bei Jugendforscht das machen, was man in der Schule nie machen darf. Man kann sich sein Projekt selber aussuchen und kann das dann auch länger, über einen längeren Zeitraum bearbeiten. Heute ist der ehemalige Teilnehmer immer noch mit Jugendforscht verbunden. Und zwar als Juror im Bereich Chemie beim Landeswettbewerb Rheinland-Pfalz. Jugendliche können in unterschiedlichen Fachgebieten teilnehmen. Das sind zum einen die Naturwissenschaften wie Biologie, Chemie und Physik, aber auch die Mathematik und Technik. Wenn man zum Beispiel als Schüler darüber nachdenkt, ob ein Gerät, was man täglich bedient, noch einen Fehler hat und wo man das noch ein bisschen verbessern kann, da kommen dann eben typisch gute Jugendforscht-Arbeitsergebnisse raus, Kleinigkeiten manchmal, die aber auch für die Industrie dann wiederum interessant sind. Das Projekt Jugendforscht wurde von Henry Nannen, dem langjährigen Herausgeber und Chefredakteur des Stern, gegründet und wird von der Bundesregierung und der Industrie gefördert. Es gibt keine Aufgaben, die gestellt werden. Man kann einfach tun, was man möchte. Und es gibt Schüler, die sich dafür interessieren, Raketen starten zu lassen, dann bauen die Raketen. Es gibt andere, die Achterbahnen entwerfen und gucken, was man da noch für neue Dinge entwickeln kann. Jugendforscht ist da total frei. Sein Bundessieg 1988 im Bereich Biologie hat das Leben von Matthias Meder und seine Karriere bis heute stark beeinflusst. Zusammen mit seinem Freund machte er eine geniale Entdeckung: Leuchtbakterien in grünen Heringen. Mein Interesse galt damals schon, spätestens nach den Leuchtbakterien, der Toxikologie, also eben der Lehre von den Giften. So ein bisschen war das so der Ansatz, je giftiger, desto interessanter irgendwie. Und wie kann man grüne Heringe zum Leuchten bringen? Wenn man die Bakterien gezielt anzüchten will, dann muss man einen grünen Hering nehmen, aus dem Fischgeschäft, ganz normal, und muss den zu 2/3 mit Meerwasser bedecken und für so 1 Woche bis 10 Tage im Kühlschrank aufbewahren. Und dann kann man an verschiedenen Stellen diesen Hering leuchten sehen. Die Eltern von Matthias Meder sind alles andere als begeistert, als ihr Kühlschrank von ihrem Sprössling für dessen Forschung in Beschlag genommen wird. Die Methode hat einen großen Nachteil, denn wenn so ein Hering 1 Woche im Kühlschrank steht, dann vermehren sich nicht nur die Leuchtbakterien, sondern dann vermehren sich auch Bakterien, die diesen Hering zersetzen. Das hat dann damals dazu geführt, dass ich einen eigenen Kühlschrank bekommen habe, damit meine Eltern nicht mehr ihre Lebensmittel in dem Kühlschrank aufbewahren mussten, in dem auch der tote Hering für 10 Tage lag. Und den bekommt der junge Erfinder zum Geburtstag. 2 Jahre lang experimentiert er mit seinem Freund Gerd Kracht, neben Schule und Hausaufgaben, an ihrem Projekt für Jugend forscht. Lehrer und Eltern unterstützen die beiden Schüler dabei. Bei meinem Freund hatten wir eine Waschküche und bei mir zu Hause hatten wir einen Keller. Ganz klassisch, wie man sich das so vorstellt. Und die Aufgaben haben wir aufgeteilt. Das war tatsächlich so, dass wir oft natürlich am Wochenende oder ich glaube fast jedes Wochenende und oft auch abends oder nachmittags zusammengesessen haben und bestimmte Versuchsreihen gemacht haben. Bei seinen Mitschülern gilt Matthias eher als Freak, als Sonderling. Während meine Mitschüler irgendwie in der Diskothek unterwegs waren, das ist an mir vorbeigegangen. Also das muss ich einfach so sagen. Da hatte ich nie das Verlangen, da hatte ich nie das Interesse. Mich hat es einfach mehr interessiert, tatsächlich in der Waschküche oder im Keller irgendwie zu forschen und irgendwelche wissenschaftlichen Dinge zu machen. Ich fand das einfach spannender. Die Eltern interessieren sich zwar für das Engagement ihres Sohnes, zumal er schon einmal einen Landeswettbewerb bei Jugend forscht im Bereich Chemie gewonnen hat, aber die Experimente sehen sie eher kritisch. Vor allem, wenn es unten im Keller knallt. Also für meinen Freund und mich war auch die Erforschung von Schwarzpulver und Co. ein durchaus spannendes Interessengebiet. Die beiden Jungs müssen über ihre Untersuchung auch eine 15-seitige Forschungsarbeit schreiben. Wir haben ein Messgerät gebaut, um die Auswirkungen von gasförmigen Stoffen auf diese Bakterien zu untersuchen. Das heißt, da wurde in unserem Messgerät automatisiert der Deckel von dieser sogenannten Petrischale abgenommen und dann wurde eben das jeweilige Gas über die Bakterien geleitet, während man das Leuchten von den Bakterien mit so einer Fotozelle messen konnte. Das heißt, wir konnten die Veränderung des Leuchtens, der Leuchtintensität messen und haben dann eben bei verschiedenen Stoffen festgestellt, dass die Bakterien weniger stark leuchten. Es gab aber auch 1-2 Stoffe, bei denen die Bakterien zumindest kurzzeitig stärker leuchteten. Das war auch ein Effekt, den man so nicht erwartet hatte. Und damit haben die beiden Freunde etwas wirklich Neues entdeckt. Es war noch keiner auf die Idee gekommen, die Bakterien auf einem Nährboden auszustreichen und dann die Veränderung des Leuchtens bei der Begasung sozusagen zu beobachten. Das war total neu, auch dieses Gerät, was wir da gebaut haben, das war halt, taugte eben sehr gut, um auch Massenuntersuchungen zu machen. Das war, glaube ich, damals das, was auch den Ausschlag für das relativ gute Abschneiden gegeben hat. Nach 2 Jahren stehen Matthias Meder und sein Freund 1988 beim Bundeswettbewerb Jugend forscht mit ihrer Erfindung vor den Juroren. Diese kommen aus Industrie und Wissenschaft. Es sind Professoren und auch Lehrer dabei. Sie gehen von Stand zu Stand und befragen die jungen Erfinder. Wir haben also tatsächlich leuchtende Bakterien da gehabt. und dann eben so eine Blackbox, so eine schwarze Kiste, wo man dann mit einem Tuch über dem Kopf dann halt reingucken konnte, damit man die Bakterien dann auch mal leuchten sieht. Sie überzeugen die Juroren und erhalten 1988 den Bundespreis im Bereich Biologie und stehen plötzlich im Rampenlicht. Radio und Fernsehen berichten. Berühmte Forscherpersönlichkeiten und Politiker gratulieren ihnen und überreichen den Preis. Sogar eine Einladung vom Bundeskanzler flattert ins Haus. Und das Schönste? Ihre Erfindung wird umgesetzt und genutzt. Im Abwasserbereich kann man damit zum Beispiel genauer schädliche Einwirkungen der Industrie untersuchen. Die Bedeutung von einer Jugendforscht-Teilnahme oder sogar von einem Jugendforscht-Preis hängt natürlich auch davon ab, was der Teilnehmer da draus macht. Jeder muss da auch selber etwas draus machen. Aber man bekommt einfach Möglichkeiten. Man trifft zunächst mal bei dem Wettbewerb selbst Leute, die sehr, sehr interessant sind. Da entwickeln sich Freundschaften draus. Ich habe auch viele Freundschaften aus der Jugendforschzeit. Freunde von damals sind heutzutage Professoren, sind Mitarbeiter von großen Firmen weltweit. Man hat plötzlich ein Netzwerk, auf das man zurückgreifen kann. Dann war es eben schon eine sehr frühe Erfahrung, dass man sich einem Wettbewerb stellen kann, dass man einer Jury Rede und Antwort stehen kann, dass man Vorträge hält über ein Thema, wo man selbst sehr lange sehr tief eingestiegen ist. Das sind so die Dinge, die man mitnehmen kann, die nicht materiell sind. Das ist kein Geld, das ist ein ideeller Wert. Und natürlich, wenn man einen Preis bekommt, ist es eben ein Geldpreis, den man benutzen kann, um wieder in die Forschung zu investieren oder auch für andere Dinge. Für den heute 43-jährigen Matthias Meder ist Jugendforscht immer noch wie eine große Familie. Hier hat er sogar seine Frau kennengelernt, die als ehemalige Teilnehmerin des Wettbewerbs seine Arbeit als Juror Jahr für Jahr unterstützte. Der Landeswettbewerbsleiter, der stellte sie damals vor und sagte, diese Dame, die organisiert hier den Wettbewerb. Und so haben wir uns einmal im Jahr für einen Tag genau getroffen. Und nach einigen Jahren haben wir uns dann mal länger getroffen als nur einen Tag. Und so haben wir zusammengefunden. Zurück zu dem jungen Thomas Alva Edison. Er hat seine Erfindung des Börsentickers zum Patent angemeldet. Jetzt kann er mit dem Präsidenten der Börsentelegrafengesellschaft verhandeln. Mr. Edison, wir haben uns entschieden, das ausschließliche Nutzungsrecht für Ihren Börsenticker und alle übrigen Patente zu erwerben. Was wollen Sie dafür? Tom hat noch keine Erfahrung darin, den Wert seiner Erfindungen zu berechnen. Also, ich weiß nicht, Mr. Lefferts. Wenn man die Zeit und die Arbeitsstunden, also $5,000, das wäre, aber wenn das zu viel, ich meine, also 3.000, damit würde ich... Hier, ein Scheck über $40,000. Wäre Ihnen das recht? 40.000? Nein. Ich meine, ja, Sir, das wäre ja, damit wäre ich einverstanden. Überglücklich nimmt Edison den Scheck entgegen. Jetzt kann er richtig loslegen. Mit dem Geld gründet er seine erste eigene Firma in Newark mit 18 Mitarbeitern. Und es werden immer mehr. Wer hier arbeitet, muss immer bei der Arbeit sein. Mit Herz, Hand und Verstand. Edison verlangt viel von seinen Mitarbeitern. Aber nie mehr als von sich selbst. Sein Fleiß ist nicht zu übertreffen. Ständig hat er neue Einfälle und Ideen. Er schläft kaum, ist trotzdem immer aufmerksam und bei guter Laune. Unglaublich. Seine Mitarbeiter sind für ihn wie Freunde. Mit ihnen verbringt er seine gesamte Zeit, zahlt ihnen gute Löhne und begeistert sie mit seinen Ideen und Erfindungen. Dennoch hat Edison ein Problem. Viele seiner Erfindungen verkauft er für zu wenig Geld. Und er steht auf Kriegsfuß mit der Buchführung und dem Finanzamt, weil er einfach vergisst, seine Rechnungen zu bezahlen. Aber Edison lässt sich nicht davon abhalten, sich immer weiter seiner Leidenschaft, dem Erfinden, zu widmen. 1871. In seiner Werkstatt bemerkt der 24-jährige Tom eine junge, schöne Arbeiterin. Mary Stillwell. Sie ist 16 und gefällt ihm sehr. Hallo? Oh, Mr. Edison. Habe ich Sie erschreckt? Ja, nein. Was meinen Sie? Mögen Sie mich? Aber Mr. Edison, ich weiß nicht. Sie mag ihn. Am 25. Dezember 1871 heiraten die beiden. Aber selbst an seinem Hochzeitstag hat Edison nur seine Arbeit im Kopf. Wenn ich die Feder hier weg und stattdessen da das Metall... Hey Thomas, was machst du denn noch hier? Du hast doch heute geheiratet. Na los, geh nach Hause. Deine Frau wartet auf dich. Oh, Mary. Die habe ich ja ganz vergessen. Thomas und Mary sind glücklich miteinander und bekommen 3 Kinder. 1872 Tochter Marion, dann 1876 einen Sohn Thomas Jr. Edison gibt ihnen die Spitznamen aus dem Morse-Alphabet. Dot und Dash. Dot und Dash, Punkt und Strich. 1878 wird William Leslie geboren. Obwohl Thomas seine 3 Kinder sehr liebt, bekommen sie ihren Vater wenig zu Gesicht. Er wird auch später wenig Bezug zu ihnen haben. Für ihn ist die Arbeit im Labor das Allerwichtigste. Hier kann ich am besten nachdenken. Den perfekten Ort für seine Experimente und die Firma findet Thomas Alva Edison 1876 in der Nähe von New York. Menlo Park. Es ist mitten auf dem Land. Fantastisch. Und außerdem recht billig. Genau der richtige Platz. Menlo Park wird meine Erfindungsfabrik. Ein Forschungszentrum für Amerika. Ein Traum. Edison baut diesen Traum. In der Mitte wird das Hauptgebäude errichtet. Hier befindet sich das Labor. Sogar eine kleine Bibliothek und einen Zeichenraum richtet Edison hier ein. Und es hat eine hübsche Veranda. Da können meine Männer es sich an warmen Sommerabenden gemütlich machen. Neben dem Hauptgebäude gibt es noch kleine Wohnhäuser für die Mitarbeiter. Und eins für die Familie. Ach, diese Ruhe. Hier kann ich meinen Ideen nachgehen. Und wenn mich lästige Besucher stören, gehe ich einfach in den Wald. Trotzdem ist Menlo Park nur 20 Kilometer von New York entfernt. So bin ich auch schnell in der Stadt, um meine Geschäftspartner zu treffen. Ideal. In seiner neuen Erfindungsfabrik forscht Edison auch nach neuen Möglichkeiten zur Anwendung der Elektrizität. Über Batterien lässt sich bereits Strom beziehen. Allerdings ist er bisher eher schwach. Bessere, stärkere Batterien müssen her. Es ist das erste industrielle Forschungslabor in Amerika. Mit Physikern, Mathematikern, Chemikern, Ingenieuren, aber auch Mechanikern und Arbeitern. Bis zu 60 Menschen sind hier beschäftigt. Für uns ist es eine besondere Ehre, mit Thomas zusammenzuarbeiten. Er arbeitet Tag und Nacht. Keiner ist so unermüdlich und fleißig wie er. Genie ist 1% Inspiration und 99% Transpiration. Schwitzen, schwitzen, schwitzen. Es ist sehr spannend, mit ihm zu arbeiten. Er steckt voller genialer Einfälle. Unglaublich. Meinen Männern soll es gut gehen. Deshalb sollen sie auch Musik haben. Das steigert die Kreativität. Mitten im Forschungslabor, zwischen Drehbänken, Bohrmaschinen und Reagenzgläsern, lässt Edison eine große Orgel aufstellen. Der Erfinder liebt Musik, obwohl er fast taub ist. Seit meiner Kindheit habe ich keine Vögel mehr singen gehört. Aber meine Taubheit stört mich nicht. Im Gegenteil. Sie zwingt mich, nach innen zu hören. Da liegen die Ideen. Alle fühlen sich wohl in der Forschungsfabrik. Nur die Nachbarn von Menlo Park verstehen nicht, was dort vor sich geht. Sie tuscheln und fragen sich, was die Männer hinter den drahtumspannten Gebäuden treiben. Die Kinder aber drücken sich neugierig an den Fenstern die Nasen platt. Sie beobachten die geheimnisvollen Männer. Diese arbeiten konzentriert an ihren Versuchen, füllen Reagenzgläser, bedienen merkwürdige Geräte. Und überall blubbert und zischt es. Wie in einer Hexenküche. Für die Kinder ist Addison ein Held. Ein Zauberer. Der geheimnisvolle Herrscher über Menlo Park. Und all die Wunder, die hier passieren. Oh, ich will auch Erfinder werden. Ja, den ganzen Tag zaubern. Manchmal arbeiten Addisons Männer an 40 Erfindungen gleichzeitig. Tag und Nacht. Nur bei den berühmten Mitternachtsmalen, die Addison für seine Mitarbeiter auftragen lässt, kommen alle für kurze Zeit zur Ruhe. Die Männer lassen sich das Essen schmecken, plaudern, machen Witze. Addison sitzt, versunken in sein Notizheft, in einer ruhigen Ecke und schmaucht genüsslich seine Pfeife. Über jeden Versuch führt er Buch. Erfolge, Misserfolge, neue Ideen, Irrtümer. Alles schreibt er auf. Je tiefer ich in die Geheimnisse eindringe, umso demütiger beuge ich mich vor Gott. Ich glaube zwar nicht an den Gott der Theologen, aber dass es einen über allem stehenden Geist gibt, das bezweifle ich nicht. Immer mehr Geschäftsmänner und Journalisten kommen nach Menlo Park. Herr Addison, was wird Ihre nächste Erfindung sein? Stimmt es, dass Sie nicht mehr als 4 Stunden schlafen? Treiben Sie Sport oder Gymnastik, Herr Addison? Dafür habe ich keine Zeit, meine Herren. Meinen Körper brauche ich nur, um damit mein Gehirn herumzutragen. Addison ist immer offen für Besucher und bereit, ihre Fragen zu beantworten und sie durch die Labore von Menlo Park zu führen. Je mehr Leute kommen und sich für meine Erfindungen interessieren, desto mehr Leute werden sie eines Tages kaufen. Außerdem brauche ich viele reiche Geschäftsleute. Sie sollen Geld in meine Erfindungen investieren. Wie Addison arbeitet auch der Schotte Alexander Graham Bell an der Verbesserung des Telegraphen. Und er macht dabei eine bahnbrechende Erfindung, das Telefon. Das hätte ich selbst gerne erfunden. Auch die große Telegrafengesellschaft Western Union ist nicht begeistert. Sie hätte die Erfindung gern für sich, denn sie fürchtet zu Recht, dass das Telefon eines Tages den Telegrafen ersetzen könnte. Aber Bells Telefon hat einige Nachteile. Es funktioniert nur über kurze Distanzen. Außerdem wird in die gleiche Öffnung gesprochen, mit der man auch hört. Und man muss ziemlich laut in den Hörer brüllen, um am anderen Ende verstanden zu werden. Ich kann das besser. Die Western Union gibt Addison den Auftrag, das Telefon weiterzuentwickeln. Also, zuerst mal trenne ich das System in eine Öffnung zum Hören und in eine zum Sprechen. Und dann muss ich einen anderen Transmitter bauen. Der Transmitter ist ein Übertrager. Er befindet sich in dem Teil des Telefons, in dem gesprochen wird. Wenn die Sprache auf den Transmitter trifft, vibriert er. Das heißt, er bewegt sich hin und her. Und dadurch wird der Klang, die Sprache, in Elektrizität umgewandelt. Und die kann dann durch lange Leitungen übertragen werden und dabei sehr weite Distanzen überwinden. Bells Transmitter ist aus Metall. Ich denke, das ist das Problem. Die Schwingungen der Sprache sind einfach nicht stark genug, um das Metall ausreichend zum Vibrieren zu bringen. Ich muss einen anderen Stoff finden. Besser als Metall. Addison und seine Männer arbeiten Tag und Nacht. Bis... Ich hab's! Kohlenstaub. Das ist leicht und vibriert stark genug. Addison hat das Kohlemikrofon erfunden, das noch fast 100 Jahre Verwendung finden sollte. Ich habe auch noch eine Batterie eingebaut, die das Signal zusätzlich verstärkt. Und es funktioniert! Am 30. August 1879 kommt eine Prüfungskommission zusammen. Für die erste Schaltung zwischen Washington und New York. Die Distanz ist so groß, dass Bells Telefon nicht mehr funktioniert. Die Herren warten gespannt in New York darauf, was Edisons Telefon kann. Hallo? Hier spricht Washington. Edisons Hallo und der Ruhm des neuen Telefons verbreiten sich wie ein Lauffeuer um die ganze Welt. Hallo. Namaste. Salam. Bonjour. Good day. Super dan. Buenos dias. Die Arbeit mit Ton und Stimme bringt Edison schon bald auf eine neue Idee. Wenn man die menschliche Stimme künstlich übermitteln kann, dann muss es doch auch einen Weg geben, Worte und Klänge aufzuzeichnen und sie dann wiederzugeben. Eine Sprechmaschine. November 1877. So. Fertig. So müsste es gehen. Hier, Krüsi. Bauen Sie es. Innerhalb einer Woche baut Krüsi den Prototypen, das erste Modell der Sprechmaschine. Sie besteht aus einer Walze, die mit einer Handkurbel gedreht wird. Vor der Walze befindet sich ein Trichter mit einer dünnen Membran. Auf die Walze legt Edison ein Stück Staniolpapier. Seine Mitarbeiter warten gespannt. Das wird nichts. Darauf wette ich eine Kiste Zigarren. Edison beugt sich über die Maschine, dreht die Handkurbel und spricht dabei in den Trichter. Mary had a little lamp. Mit Hilfe einer Nadel werden die Schallwellen, die Vibrationen der Membran auf das Staniolpapier aufgezeichnet. Edisons Stimme lässt die Membran vibrieren und die Nadel über das Staniolpapier tanzen. Tiefe Linien stanzen sich in das Papier. Er dreht die Walze zurück, verstellt die Membranen, dreht wieder. Meine Kiste Zigarren habe ich wohl verloren. Meine Herren, der Phonograph. Er wird die Welt verändern. Der Phonograph ist der Vorgänger aller späteren Aufnahmegeräte. Aller Tonbandgeräte, Kassettenrekorder, aller Schallplattenspieler, CD-Player und iPods. Edison sieht schon damals voraus, wie sein Phonograph zukünftig genutzt werden könnte. Zum Aufnehmen und Abspielen von Musik. Als Diktiermaschine, um Briefe zu schreiben. Zum Aufzeichnen von Sprachen und Dialekten. Und um Familienerinnerungen festzuhalten. Edison präsentiert seinen Phonographen stolz der Welt. 1878 bekommt er eine Einladung nach Washington, D.C. Der Präsident der Vereinigten Staaten und einige staunende Wissenschaftler haben sich versammelt. Guten Morgen, Mr. Beach. Was halten Sie von dem Phonographen? Das gibt's doch nicht. Das Ding sagt meinen Namen. Ja, das Ding sagt Ihren Namen. Noch nie habe ich etwas Vergleichbares gesehen oder gehört. Wir können uns heute kaum die Begeisterung vorstellen, mit der die Menschen damals zum ersten Mal einer sprechenden Maschine zuhörten. Februar 1878. Edison reicht das Patent für seinen Phonographen ein. Er ist und bleibt sein Baby, seine Lieblingserfindung, an der sein ganzes Herz hängt und an der er immer wieder Veränderungen und Verbesserungen vornehmen wird. Im Sommer 1878 ist Edison sehr müde von der vielen Arbeit und dem ganzen Trubel um seine Erfindung. Wie gerufen kommt da die Einladung eines Freundes, mit einer Gruppe von Wissenschaftlern in die Rocky Mountains zu reisen, um sich dort die Sonnenfinsternis anzusehen. Wunderbar. Ich arbeite gerade an einer neuen Erfindung, dem Tasimeter. Ein Instrument, die Temperatur zu messen. Das kann ich gleich dort oben ausprobieren. Und Gespräche mit anderen Forschern sind immer inspirierend. Die Reise geht durch Omaha, Nebraska, nach Sacramento, Kalifornien. Auf der Reise beobachtet Edison im Yosemite-Nationalpark die schwere Tätigkeit der Minenarbeiter. Mühsam bohren sie per Hand das Eisenerz aus dem Boden. Warum benutzt man nicht die Energie des Flusses dazu, um für diese Arbeiter Strom zu erzeugen? Mit Maschinen wäre die Arbeit doch viel leichter. Ja, das wäre fantastisch. Eines Tages wird das möglich sein. Ich bin mir sicher. Dann werden große Wasserfälle ausreichend Strom erzeugen, um jedes Haus und jede Fabrik zu erleuchten. Dann wären wir diese stinkenden Gaslampen los. Weißt du was? Du musst unbedingt einen Freund von mir kennenlernen. Er hat einen interessanten Weg gefunden, Elektrizität zu benutzen. Mit der Bogenlampe. Ende August 1878 kehrt Edison gut erholt nach Menlo Park zurück. Er ist fasziniert von der Idee des künstlichen Lichts. Jedoch hat die Bogenlampe eindeutige Nachteile. Zu groß und zu grell und zu teuer. Verrußt die Wände und stinkt. Außerdem entzündet sie sich leicht. Sie spendet zwar sehr viel Licht, aber man kann sie nur im Freien und als großen Scheinwerfer nutzen. Für den normalen Gebrauch also ungeeignet. Licht spenden den Menschen im 19. Jahrhundert Kerzen, Öl oder Gaslampen. Aber keines davon ist hell genug, um nach Einbruch der Dunkelheit noch viel damit anzufangen. Also gehen viele Leute nach Sonnenuntergang lieber ins Bett. Nur der Nachtwächter geht im schwachen Schein der Gaslampen in einsamen Gassen seine Runden. Ein einfacher Kolben aus Glas in der Form eines Apfels oder einer Birne. In dem Kolben eine Faser, die erhitzt wird und glüht und dadurch ein helles, warmes Licht ausstrahlt. Eine Glühbirne. Edison muss sich beeilen. Er ist nicht der Einzige, der an der Erfindung eines elektrischen Lichts, einer Glühbirne, arbeitet. Seit der Italiener Alessandro Volta um 1800 das Prinzip der Batterie erfunden hat, versucht man sich daran. Nur hat es bisher niemand geschafft, eine Glühbirne zu bauen, die länger als ein paar Sekunden brennt. Eine Glühbirne zu erfinden reicht nicht. Sie muss auch so günstig sein, dass sie jeder kaufen kann. Eine lange, harte Arbeit beginnt für Edison und sein Team. Nein, zu groß. Mein Licht muss klein sein und möglichst wenig Strom verbrauchen. Reiche Geschäftsleute aus New York investieren in sein Projekt. Das heißt, sie geben ihm Geld für seine Forschungen. Edison braucht eine Menge Geld. Und die Investoren wollen Ergebnisse. Ich habe einen fantastischen Glasbläser. Er bläst perfekt ausgehöhlte Kolben. Interessante neue Formen. Die Entwicklung der Glühbirne ist eine seiner schwierigsten Erfindungen. Sie macht viele Probleme. Edisons Mitarbeiter testen tausende verschiedene Materialien in Glaszylindern. Aber alle zerplatzen. Ich verstehe das nicht. Grüsi, was ist in den Glaskolben drin? Nicht viel, Tom. Eigentlich nur die Faser und Luft. Sonst nichts. Nichts außer Luft. Sauerstoff. Ja klar. Wir müssen den Sauerstoff aus dem Kolben ziehen. Dann erhitzt sich die Luft nicht mehr so stark. Mit einer Vakuumpumpe gelingt es Edison, die Luft aus dem Glaskolben zu saugen. Das größte Problem bleibt aber immer noch, das richtige Material für die Faser zu finden. Es muss in der Birne möglichst lange brennen. Bachelor, komm mal her. Was? Wieso? Na komm! Hey, au! Mein Bart! Auf der Suche nach geeigneten Fasern verkohlt Edison alles, was ihm in die Finger kommt. Die Barthaare seiner Mitarbeiter, Angelschnüre, Bambus, Jute, Kokosnussfasern, Bast sogar Spinnweben. Über 3000 Materialien probiert das Forscherteam aus. Ohne Erfolg. Platin funktioniert. Ist aber zu teuer. Seine Investoren werden ungeduldig. Die Welt und die Nachbarn spotten über ihn. Hey, alter Mann! An deiner Stelle würde ich nicht bei dem Erfinder betteln gehen. Der schenkt dir zwar $10, aber pass auf, vorher verkohlt er noch dein Holzbein und macht eine Glühbirne draus. Die meisten Misserfolge kommen kurz vor dem Ziel. Edison hat all sein Geld in die Forschungen gesteckt. Er muss sich gegen Zweifel und Druck von außen behaupten. Jeder als falsch verworfene Versuch ist ein weiterer Schritt vorwärts. Der Fehler der meisten Erfinder ist, dass sie ein paar Sachen ausprobieren und dann aufhören. Ich höre nie auf, bis ich erreicht habe, was ich will. 1,5 Jahre vergehen. Ohne Erfolg. Der erste Schritt ist ein Einfall. Aber dann tauchen die Schwierigkeiten auf. Zuerst klappt das eine nicht mehr und dann das andere. Mucken, wie wir die kleinen Fehler und Schwierigkeiten nennen, zeigen sich. Und monatelanges angespanntes Suchen, Forschen und Arbeiten ist notwendig, bevor mit Sicherheit von einem kommerziellen Erfolg oder auch einem Fehlschlag gesprochen werden kann. Und Fehlschläge gibt es genug. Aber da hat Edison noch eine eigentlich sehr einfache Idee. Ein einfacher, verkohlter Baumwollfaden. Grüsi, das probieren wir. 21. Oktober 1879. Ein historischer Tag. Edison zündet einen zerbrechlichen kleinen Kohlefaden in einem Glaskolben, aus dem vorher die Luft gesaugt wurde. Es brennt wie ein goldener Sonnenaufgang. Nicht ausgehen. Die Männer starren schweigend auf das Licht. Wie lange wird es noch brennen? Stunden vergehen und die Glühbirne brennt immer noch. Mittlerweile kommen auch andere Arbeiter vom Menlo Park und schauen dem Licht wortlos zu. So lange hat noch keine Glühbirne jemals zuvor gebrannt. Herzlichen Glückwunsch, Mr. Edison. Erfolg hat nur der, der etwas tut, während er auf den Erfolg wartet. Am 4. November 1879 reicht Edison das Patent für seine Kohlefadenglühbirne ein. Er wird sie immer weiter verbessern und erreicht damit eine Brenndauer von bis zu 1000 Stunden. Für die Erfindung seiner Glühbirne waren eine ganze Reihe anderer technischer Entwicklungen notwendig, die Edison Schritt für Schritt alle gemeistert hat. Generatoren, die erschwinglichen Strom produzieren, Stromleitungen über und unter der Erde, regelbare elektrische Widerstände, Zähler, Schalter, Sicherungen, Verzweigungen und vieles mehr. Sogar das Schraubgewinde der Glühlampe, damit man die Birne einfach und ohne teure Fachkräfte auswechseln kann, hat Edison erfunden. Silvester 1879. Edison hat 3000 Besucher nach Menlo Park eingeladen. Darunter viele wichtige Leute aus Politik, Wissenschaft und Industrie. Wir haben hier in Menlo Park die erste elektrische Beleuchtungsanlage der Geschichte. Dampfmaschinen treiben Generatoren an und die liefern Energie. Die Energie wird mit einer bestimmten Spannung durch die Leitungen geschickt. Das nennt man Strom. Und dieser Strom erreicht die Glühlampen und lässt sie erstrahlen. Die Neugierigen kommen in Scharen. Sogar mehrere Sonderzüge aus New York sind eingetroffen. Die Gebäude von Menlo Park liegen in völliger Dunkelheit. Doch dann öffnen sich die Tore der Fabrik und Edison schaltet das Licht an. Da erstrahlt sie vor ihnen, die Fabrik der Erfindung, erleuchtet von hunderten elektrischer Glühlampen. Mama, goldene Blumen. Edison, der Zauberer vom Menlo Park. Der Zauberer steht im Maschinenhaus und überwacht den Strom. In seinem alten grauen Hemd mit einem Jackett, das voller Säurelöcher ist, ein paar fleckiger Hosen und dem schwarzen Filzhut auf dem Kopf hat er nicht unbedingt viel von einem Zauberer. Edison will seine Besucher von seiner Erfindung überzeugen. Sie ist leicht zu handhaben, kann in großen Stückzahlen produziert werden und ist für jeden erschwinglich. Sie wird sich in den nächsten 50 Jahren über die ganze Welt verbreiten. Doch nicht alle glauben an die Zukunft von Edisons Glühbirne. Das kümmert mich wenig. Ich habe Erfolg, Geld und neue Investoren, um meine Forschung weiterzuführen. Edison hat zwar nicht die erste Glühbirne erfunden, aber er hat bestimmte Elemente auf eine Art kombiniert, dass etwas Neues, nämlich die Kohlefadenglühbirne, entstand. Edison ist nicht zu bremsen. Weiter tüftelt er an immer neuen Erfindungen. Allein 1880 bringt er es auf 60 Patente. Und im selben Jahr weiht er in Menlo Park eine elektrische Eisenbahn ein, die er entwickelt hat. Bisher zischten nur Dampfloks über die Schienen. Edisons Eisenbahn ist die Vorgängerin aller späteren Bahnen und Züge. 1881 verlässt Edison Menlo Park und geht zurück nach New York. In der Fifth Avenue Nummer 65, einer feinen Gegend, wo viele reiche Leute wohnen, kauft er eine Villa und eröffnet dort sein Büro. Edison hat einen Traum. Er will nicht nur seine Villa, sondern ein ganzes Viertel New Yorks erleuchten. Nur dafür benötige ich viel Strom. Eine riesige Menge Strom. Ein ganzes Werk, das Strom erzeugt. Ein Elektrizitätswerk. Als Edison mit dem Bau seines Elektrizitätswerkes in der Pearl Street in Manhattan beginnt, hat er keine Ahnung, auf welche Schwierigkeiten er sich da einlässt. Wir müssen 14 Meilen Stromkabel unter der Erde verlegen und alle Häuser verkabeln, die das elektrische Licht akzeptiert haben. Für diese Mammutarbeit trägt Edison allein die Verantwortung. Er ist immer mit vor Ort, schaufelt, gräbt und schweißt. Mühsam reißen sie Meter um Meter die Straßen auf, um die Kabel unter der Erde zu verlegen. Besonders anstrengend ist das im Winter, wenn der Boden hart gefroren ist. Mit seinem Schlapphut, den er weit in den Nacken gezogen hat und von oben bis unten voller Schmutz, hält ihn niemand für einen millionenschweren Erfinder. Ganz schöne Knochenarbeit. Kann man so sagen. Aber das gute Geschäft machen die da oben. Ach, Sie meinen... Oh, ich werde gut bezahlt. Ich beobachte Sie schon seit ein paar Tagen. Sie sind tüchtig und begabt. Sie können Ihr Geld doch besser verdienen. Ah ja? Wie denn? Von mir zum Beispiel. Ich würde Ihnen mehr als das Zehnfache zahlen. So, so. Und was müsste ich dafür tun? Kann ich Ihnen vertrauen? Sicher, Sir. Mein Auftraggeber möchte, dass dieses neue elektrische System versagt. Die Zukunft der Gasgesellschaften hängt davon ab, verstehen Sie? Und was habe ich damit zu tun? Ganz einfach. Schweißungen machen, die zu Kurzschlüssen führen, Isolierungen beschädigen oder Ähnliches. Sie wissen am besten, wie man sowas macht. Weiß nicht, das ist gefährlich. Ich gebe Ihnen 10.000 Dollar. Ach was, 20.000, wenn es Ihnen gelingt. 20.000? Edison ist geschockt und von nun an auf der Hut. Er warnt seine Mitarbeiter vor Sabotage und kontrolliert alle Arbeitsschritte noch gründlicher. Am 4. September 1882 ist es endlich soweit. In der Pearl Street in New York eröffnet Edison das erste Elektrizitätswerk. 6 riesige Generatoren stehen bereit. Edisons Mitarbeiter haben sie Jumbos getauft. Sie sollen Elektrizität für ein ganzes Stadtviertel liefern. Edison muss nur noch den Schalter umlegen. Ich bin ein bisschen nervös, zugegeben. Aber ich habe alles noch mal bis ins Detail geprüft. Also, los. Auf ein Zeichen des Erfinders wird der Schalter umgelegt. Zum ersten Mal in der Geschichte erstrahlt ein ganzer Stadtteil in einem strahlenden Teppich aus Licht. Unglaublich! Die Nacht wird zum Tag. Elektrischer Strom fließt unter den Straßen, in die Wohnungen und Geschäfte. Ja, sogar die Büros an der Wall Street sind hell erleuchtet. Ganz New York feiert! Meine Damen und Herren, heute beginnt ein neues Zeitalter. Die Ära des elektrischen Stroms. Und ich darf Mr. Thomas Alva Edison zu mir bitten. Aber wo steckt er denn? Der ist gerade gegangen. Da lang, Richtung Pearl Street. Die Reporter finden Edison in seinem E-Werk an der Stromanlage. Jackett und Kragen liegen auf dem Boden. Das Hemd hat er hochgekrempelt und die Hosen sind voller Schmieröl. Diese Maschine hier, die hat zu viel Lärm gemacht. Ich habe das schnell repariert. Auf dem Gipfel von Reichtum und Erfolg stirbt im August 1884 Edisons Frau Mary mit nur 29 Jahren. Edison ist betrübt und trauert sehr um seine Frau. Doch ein Jahr später lernt er die junge Mina Miller kennen. Ihr Vater ist ebenfalls Erfinder. Sie ist 18 Jahre alt und hat gerade die Highschool beendet, was im 19. Jahrhundert für ein Mädchen sehr ungewöhnlich ist. Sie scheint überhaupt eine außergewöhnliche Person zu sein, in die sich der fast 20 Jahre ältere Edison verliebt. Weil ständig so viele Menschen um sie herum sind, bringt Edison seiner Mina das Morse-Alphabet bei. So können sie sich ungestört geheime Nachrichten auf die Hand klopfen. Willst du mich heiraten? Am 24. Februar 1886 heiraten Mina Miller und Thomas Alva Edison. Sie bekommen noch 3 Kinder, Madeleine, Charles und Theodore. Mina liebt es, Besuch zu empfangen und Gesellschaften zu geben, auch wenn ihr Gatte auf diesen häufig nicht erscheint. Gesellschaftliche Verpflichtungen sind für mich eine Qual. Noch 1886 kauft Edison für seine schöne junge Frau Glanmont ein fürstliches Anwesen in West Orange, New Jersey. Ein Jahr darauf gründet er in West Orange das größte private Forschungslabor der damaligen Zeit. Im August 1889 reist Edison mit Mina nach Europa zur Pariser Weltausstellung. Ein großes Ereignis, eine riesige Messe, auf der Produkte und Erfindungen aus der ganzen Welt ausgestellt und gehandelt werden. Es ist unglaublich interessant hier. Ich treffe viele andere Erfinder, Wissenschaftler und Entdecker und tausche mich mit ihnen aus. Besonders beeindruckend finde ich einen riesigen eisernen Turm. Den hat ein gewisser Gustav Eiffel gebaut. Edison lernt einen Mann kennen, der mit einer Art Fotogewehr die Bewegungen von Tieren in einzelnen Phasen aufnimmt. Zum Beispiel den Flug eines Adlers. Wenn man die einzelnen Phasen in fließender Reihe abspielt, scheinen die Bilder sich zu bewegen. Das gibt Edison die Idee für eine neue Erfindung. Ich arbeite an einem Instrument, das für das Auge das Gleiche leistet wie der Phonograph für das Ohr, nämlich die Aufzeichnung und Wiedergabe von in Bewegung befindlichen Dingen, und zwar auf eine preiswerte, praktisch verwertbare und einfache Art. Diesem Apparat habe ich die Bezeichnung Kinetoskop, bewegtes Bild, gegeben. Bewegte Bilder, das ist neu. Damit ist die Idee zum Kino geboren und der Weg zum Aufbau der Filmindustrie freigegeben. Edison entwickelt nicht nur das Kinetoskop und den Kinetographen, er dreht auch die ersten Kurzfilme und baut auf dem Gelände von West Orange die Black Maria, die Schwarze Maria, das erste Filmstudio der Welt. Aber sein Erfinderherz hängt nicht so sehr am Filmgeschäft wie an seiner Glühbirne oder dem Phonographen. Schon bald überlässt er deshalb seinen Mitarbeitern die weitere Verbesserung und Ideenentwicklung. Thomas Alva Edison erfindet lieber die sprechende Schokolade. 1895 gründet er zusammen mit dem befreundeten Schokoladeproduzenten Ludwig Stollwerk die deutsche Edison Phonograph Kompanie mit Sitz in Köln. Ab 1903 erscheint auf dem Markt ein speziell für Kinder produzierter Phonograph, der Musik von einer Schokoladenschallplatte abspielt. Ein süßer Erfolg in ganz Europa und den USA. Thomas Alva Edison ist inzwischen mehrfacher Millionär. Er könnte sich schon lange zur Ruhe setzen. Aber er ist noch mit Leib und Seele Erfinder. Und so steckt er immer wieder sein ganzes Geld in neue Ideen und Projekte. Und die sind nicht immer erfolgreich. Misserfolg und Fehler gehören zum Leben dazu. Erfahrung nennt man die Summe all unserer Irrtümer. Besonders schwere Verluste muss Edison in den kommenden Jahren bei einem überaus aufwendigen Projekt einstecken. Aus eisenhaltigem Sand will er mit besonderen Magneten das Eisen herausfiltern. Das klappt zunächst ganz gut, aber dann werden plötzlich überall größere Eisenerzvorkommen entdeckt. Dadurch fallen die Preise für Eisen in den Keller und Edisons aufwendige, teure Maschinen sind so gut wie nichts mehr wert. 1891 muss er nach schweren finanziellen Verlusten sein Bergwerk endgültig schließen. Zehn Jahre später. Unser Erfinder ist 53 Jahre alt, hat viele Millionen Dollar verloren und ist praktisch pleite. Ja, Mann, ist zwecklos. Und einen Job als Telegrafist für $75 im Monat, den finde ich immer. Edison hat immer noch Humor und einen starken Charakter. So wie ihn seine Erfolge nicht arrogant gemacht haben, so deprimieren ihn auch seine Misserfolge nicht. Aber an allem Schlechten findet man auch Gutes. Und so bringen ihn seine Erfahrungen mit dem eisenerzhaltigen Sand zu einem neuen Gewerbe. Fertighäuser aus Beton und Zement. Der große Erfolg bleibt allerdings aus. Denn den meisten Menschen sind die Blitzhäuser zu unpersönlich und nüchtern. Edison wird langsam alt und gebrechlich. Nach einer schweren Operation hat er sein Gehör fast ganz verloren. Bei geschäftlichen Treffen wird ihm das Gesagte im Morsecode aufs Knie geklopft. Trotz aller Gebrechen. Geist und Kreativität des großen Erfinders stehen nie still. Er glaubt an die Zukunft seines Elektroautos, entwickelt eine wieder aufladbare Batterie, die zwar letztendlich für das Betreiben von Autos nicht geeignet ist. Aber sie wird zur Beleuchtung von Schiffen, Eisenbahnwaggons und Signallichtern genutzt. Das Rennen um das Automobil macht Edisons guter Freund und Konkurrent Henry Ford mit seinem Benzinmotor. Mit dem Modell A ist Ford der Erste, der ein Auto durch Fließbandarbeit so günstig produziert, dass es sich viele Amerikaner leisten können. Dezember 1914. Auf dem Werksgelände von West Orange bricht in einem Holzverschlag ein Feuer aus. Sprachlos muss der 67-jährige Mann mit ansehen, wie sich sein Reich in Schutt und Asche verwandelt. Der Verlust ist immens. Aber bereits nach 3 Wochen sind die Edison-Werke weitgehend wieder instand gesetzt. Unerschütterlicher Optimismus und Beharrlichkeit waren schon immer bezeichnend für Edison. Die wilden 20er. Edison ist berühmt wie kaum jemand in den USA. Zu seinem Leidwesen werden mittlerweile aufgrund seines Alters viele Gedenkfeiern für den Old Man veranstaltet. Mir geht der ganze Rummel auf die Nerven. Ich habe keine Zeit. Wenn 100 Menschen feiern, dann muss einer für 100 arbeiten. Wo liegt das Geheimnis Ihres Erfolgs, Mr. Edison? Na ja, ich denke, in meiner Arbeit, einigen guten Einfällen und unermüdlichem Fleiß. Im Laufe seines Lebens hat Thomas Alva Edison mehr als 4000 Hefte mit seinen Ideen gefüllt und mindestens 3 Millionen Notizen und Zeichnungen gemacht. Mehr als 1000 Patente hat er eingereicht. Geld stand für mich nie im Vordergrund. Es war immer Mittel zum Zweck. Mein Lebensglück ist das Erfinden. Die letzten Jahre seines Lebens verbringt Edison größtenteils in seinem Winter Home in Fort Myers, Florida. Ganz in der Nähe seines Freundes Henry Ford. Auf diesem Landsitz hat er einen kleinen Versuchsraum, wo er seine Arbeiten weiterführt. 1929 feiert die Welt den 50. Geburtstag der Glühbirne und ihren Erfinder Thomas Alva Edison. Mit seinen Geschäften aber geht es rapide bergab. Das Radio ist populär geworden. Neue, bessere elektronische Phonographen werden erfunden. Der alte Edison weigert sich, deren Erfolg zu sehen. Das Radio wird ein Reinfall. Die Zeit eines großen Erfinders geht zu Ende. Mit seiner Gesundheit geht es bergab. Er hat Diabetes sowie ein Magengeschwür. Zusammen mit seiner Frau Mina kehrt er zurück nach West Orange. Anfang August 1931 lassen Edisons Kräfte schlagartig nach. Mit der Einsicht, nicht mehr arbeiten und erfinden zu können, stirbt auch der Lebenswille des großen Erfinders. Tom? Hast du Schmerzen? Nein. Ich warte nur. Oktober 1931. Edison liegt im Sterben. Viele seiner Mitarbeiter versammeln sich in der Eingangshalle von Glenmond. Vor der Villa haben sich Reporter postiert und warten. Am frühen Morgen des 18. Oktober 1931 stirbt der letzte große Erfinder unserer Zeit. Radio, Telefon und Telegrafen, zu deren Entwicklung er beigetragen hat, senden die Nachricht von seinem Tod in alle Welt. Thomas Alva Edison ist tot. Seine Ärzte gaben heute Morgen um 3.34 Uhr bekannt, dass der große Erfinder im Alter von 84 Jahren in seinem Haus Glenmont, Llewellyn Park in West Orange, New Jersey. Er hat Träume in Wirklichkeit verwandelt. Das amerikanische Volk wird ihm auf ewig dankbar sein. Am 21. Oktober wird Edison beerdigt. Auf den Vorschlag des Präsidenten schalten viele Amerikaner um 10 Uhr abends für Minuten das Licht aus. Für einige Momente herrscht Dunkelheit, in Respekt und Dankbarkeit für den Mann, der der Welt das Licht geschenkt hatte. Er war ein Träumer und ein Mann der Tat zugleich. Einer der letzten großen Helden auf dem Gebiet der Erfindungen. Trotz seiner Berühmtheit ist er immer ein ganz gewöhnlicher Mensch geblieben. Akademisches Studium und formelle Ausbildung beeindruckten ihn nicht. Die Ergebnisse zählten. Anstatt die Nase nur in Bücher zu stecken und auswendig zu lernen, hielt er es für wichtiger, dass Kinder die Dinge und die Natur mit ihren eigenen Augen beobachten und ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen. Was würde Edison wohl heute sagen, wo Maschinen und Computer immer mehr unser Denken und Handeln übernehmen? Heutzutage ist Wissen nicht das Problem. Wissen ist jederzeit und überall verfügbar. Man muss nichts mehr wissen. Und wenn man viel weiß, nützt einem das gar nichts, wenn der andere einen guten Internetzugang hat. Das Einzige, was einen heute auszeichnen kann, ist, dass man Dinge verknüpfen kann, dass man reflektieren kann, dass man hinterfragen kann. Edison hätte gerne noch viele Dinge erfunden. Sogar einen Science-Fiction-Roman mit dem Titel Fortschritt wollte er noch schreiben. Ich persönlich hätte zu jeder Zeit immer noch viele Ideen, was man noch erforschen kann. Man muss sich, glaube ich, nur im Alltag umgucken. Das sind genau die Dinge, die einen immer stören. Das ist das Loch im Strumpf, das ist die Schuhsohle, das ist die sich irgendwie abnutzt, viel schneller, als man das haben möchte. Das sind die Brillengläser, die dreckig werden zu einer Zeit, wo man das gar nicht haben möchte. Das ist das Wasser in der Scheibenwaschanlage vom Auto, was leer läuft, obwohl das Auto dauernd im Regen steht und sich sowas auch automatisch auffüllen könnte, ist auch noch keiner drauf gekommen. Sowas zu beforschen ist eigentlich geschenkt. Kann man heute als Erfinder noch so erfolgreich wie Edison sein? Man kann heutzutage nicht mehr alleine irgendwo sitzen, sich in einer abgekapselten Umgebung irgendwie bewegen und denken, dass man dann so erfolgreich ist. Das klappt heutzutage einfach überhaupt nicht mehr. Besser, effizienter und auch generell erfolgreicher wird man immer im Team sein, gemeinsam irgendwie einen guten Weg zu finden. Wann immer wir heute einen Lichtschalter betätigen, das Telefon, unser Handy benutzen, ob wir in die U-Bahn steigen, den Fernseher einschalten oder ins Kino gehen, Edison hat an all diesen Dingen unseres täglichen Lebens seinen Anteil. Und so erkannte schon Henry Ford die Einzigartigkeit seines Freundes. Man mag darüber streiten, ob ein bedeutenderer Erfinder unter uns lebt. Einen größeren Menschen wüsste ich nicht zu nennen. Er diente dem Fortschritt wie keiner vor ihm. Und was auch immer seine Nachfolger leisten mögen, sie können nur den Weg fortsetzen, den er ihnen vorgezeichnet hat. Unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben. Der sichere Weg zum Erfolg ist immer, es noch einmal zu versuchen. Wenn es einen Weg gibt, etwas besser zu machen, Finde ihn. Auf Wiederhören bei Audible.